Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute werfen wir einen Blick auf Hiroyuki Sawano, einen der bekanntesten Komponisten der modernen Anime-Musik. Wenn du Anime wie Attack on Titan oder Blue Exorcist kennst, dann hast du bestimmt schon einmal seine epischen Soundtracks gehört. Hiroyuki Sawano wurde 1984 in Japan geboren und ist für seine kraftvolle und emotionale Musik berühmt. Er kombiniert orchestrale Elemente, elektronische Klänge und Chorgesänge, um Musik zu erschaffen, die sowohl modern als auch dramatisch wirkt. Besonders in Anime-Serien wie Attack on Titan verstärkt seine Musik die Atmosphäre der Handlung und gibt den Charakteren mehr Tiefe. Ein herausragendes Beispiel ist das Opening Guren no Yumiya aus Attack on Titan. Mit seinen epischen Klängen fängt der Song die düstere und dramatische Welt der Serie perfekt an. Doch Sawano schafft nicht nur kraftvolle Musik, auch die ruhigeren, nachdenklicheren Stücke in Serien wie Alt Noir, Point Zero zeigen seine Vielseitigkeit. Was seine Musik besonders macht, ist die Art, wie sie die Emotionen und die Konflikte der Charaktere widerspiegelt. In Attack on Titan etwa verstärken die dramatischen Melodien die verzweifelte Lage der Menschheit und die Tragödie ihrer Kämpfe. Diese Kompositionen bleiben nicht nur in Erinnerung, sondern machen die Erlebnisse der Charaktere für uns spürbar. Sawano hat mit seinen Soundtracks Anime und Filme weltweit geprägt und bleibt eine der herausragendsten Figuren der Branche. Seine Musik ist mehr als nur Hintergrund. Sie erzählt Geschichten und fühlt sich an, als würde sie mit jedem Bild auf dem Bildschirm wachsen. Das war's für heute. Wenn du mehr über die Kunst der Anime-Musik erfahren möchtest, bleib dran. Danke, dass du zugehört hast.